Sekunden nur braucht eine E-Mail. So heißt die Post des elektronischen Zeitalters. Also ein oder zwei Sekunden braucht sie bis zum Empfänger, ganz egal, wo er wohnt. Das Internet funktioniert weltweit. Das Senden einer Nachricht kostet selten mehr als 12 Pfennige. Auch dann, wenn große Textmengen, ganze Bücher, Bilder, Fotos, Töne oder Filmsequenzen mitgeschickt werden. Das alles ist nämlich möglich bei der elektronischen Post im Internet. E-Mail kann man im Internet jedoch nur an Leute verschicken, die eine gültige Internet-E-Mail-Adresse haben. Und das sind längst nicht alle. Wie viele kennen Sie, die im Internet sind? Richtiger muss es heißen, die einen Internetzugang haben. Nur die können E-Mail senden und empfangen. Ihre Bekannten ohne Internetzugang können es nicht. Doch der Internetzugang ist nicht das eigentliche Problem von E-Mail. Denn so einen Zugang kann jeder problemlos beantragen, der einen Computer und eine funktionierende Telefonleitung sein eigen nennt. Gelernt ist der Umgang mit dem neuen Medium schnell. Seine Vorzüge erschließen sich rasch. Kai Predel, Internet-Experte aus Hamburg. E-Mail ist also eine wirklich sehr eindrucksvolle Art und Weise, Nachrichten zu übermitteln, mit Leuten zu kommunizieren. Eine E-Mail funktioniert wirklich ganz einfach, indem man eine Nachricht eingibt, einen Adressaten dann benennt und auf den Knopf klickt, wegschicken. Im Regelfall dauert das 5 Sekunden. Das heißt, wenn ich von Hamburg nach New York eine E-Mail schicke, kann das über Tokio gehen und dann nochmal Australien und dann nochmal wieder in Neuseeland landen und erst dann in die Vereinigten Staaten gehen. Aber die E-Mail ist eigentlich so schnell wie die Lichtgeschwindigkeit, weil es alles auf Datenwegen passiert. Und insofern kann man 5 bis 10 Sekunden schon als Richtwert sehen. E-Mail ist nichts anderes als ein Brief in elektronischer Form. Für Briefe gilt ganz allgemein das Briefgeheimnis. Und um es zu wahren, stecken wir unsere auf Papier geschriebenen Briefe in Umschläge. Von nun an ist klar, dass sie nur von dem geöffnet werden dürfen, der als Empfänger auf dem Umschlag steht. Das ist allgemeines Kulturgut in unserer Gesellschaft. Das Briefgeheimnis gilt viel in unserem sozialen Zusammenleben und seine Verletzung ist eine Straftat. Kai Predel schildert ein mögliches Problem. Greifen wir da doch mal das vorige Beispiel auf. Eine E-Mail von Hamburg nach New York kommt also meinetwegen nach Australien. Und in Australien sitzt ja jemand, der über den Computer wacht, auf dem sich die E-Mail befindet. Sprich, die Daten befinden sich auf seinem Computer und er hat die Möglichkeit, die Daten auf dem Bildschirm zu sehen und sich somit die E-Mail durchzulesen. Und angenommen, wir haben jetzt 5 Zwischenstationen, bis die E-Mail wirklich New York erreicht. Dementsprechend haben 5 Leute oder mehr die Möglichkeit, die E-Mail durchzulesen. Es ist aber nicht Sinn der Sache, ein so schönes, schnelles, preiswertes Medium mit solch einem Makel zu belassen, dachten sich einige Computerfachleute der Disziplin Kryptographie und schufen Abhilfe. Kryptographie ist die Anwendung von Verschlüsselungstechniken. In Kriegszeiten zur Blüte getrieben, ist diese Wissenschaft eine der schwierigsten, undurchsichtigsten und geheimnisvollsten Fachgebiete des Computerzeitalters. Denn sie dient dazu, Allgemeinverständliches so unverständlich zu machen, dass niemand mehr etwas damit anzufangen weiß. Niemand außer denen, die den Schlüssel haben, das Verschlüsselte zu entschlüsseln. Mithilfe der Kryptographie ist es relativ leicht möglich, Texte von E-Mail-Nachrichten zu verschlüsseln. Der sinnvolle Text wird in sinnlosen Buchstaben und Zahlensalat verwandelt und tritt in dieser Form seine Reise zum Empfänger an. Es gibt in der Tat 2 verschiedene Schlüssel, einmal den öffentlichen Schlüssel und einmal den privaten Schlüssel. Ich schicke also der Person, die mir eine verschlüsselte Datei schicken soll, den Schlüssel zum Verschließen. Der wird an jede Person ausgesandt. Und wenn ich jetzt diese E-Mail erhalte, behalte ich mir aber das Passwort vor, mit dem ich die E-Mail wieder öffnen kann. Das ist dann der private Schlüssel. Ein öffentlicher Schlüssel, sozusagen ein spezieller Klebstoff zum Zukleben der Post, den ich jedem, mit dem ich E-Mail austausche, gebe, und ein privater Schlüssel, der Brieföffner, den nur ich habe. Alle, die mir E-Mails schicken, verschlüsseln sie mit einem öffentlichen Schlüssel. In Wirklichkeit ist das ein Passwort. Und nur mein privater Schlüssel, ebenfalls ein Passwort, ist in der Lage, sie wieder zu dekrypten, wie das Entschlüsseln im Techniklatein heißt. Diesen privaten Schlüssel halte ich selbstverständlich geheim. Dieses Verfahren bedeutet eine wirklich sichere Verschlüsselungstechnik für jedermann. Gibt es nämlich nur einen Schlüssel, der gleichzeitig ver- und entschlüsselt, muss er auf geheimem Weg ausgetauscht werden. Gibt es aber solch einen Kommunikationsweg wie beschrieben, ist eine Verschlüsselung der Botschaften relativ einfach. Der Grundgedanke des Zwei-Wege-Schlüsselsystems ist, dass jeder es benutzen kann. Und aus diesem Grunde verschenkte der Kryptologe Phil Zimmermann 1992 das von ihm geschriebene Kryptographieprogramm PGP, Pretty Good Privacy, zu Deutsch etwa ziemlich gute Privatsphäre, an die weltweite Internetgemeinde. Seither verschlüsseln Millionen Benutzer ihre E-Mail und das Problem der Wahrung des Briefgeheimnisses im Internet scheint gelöst. Doch es gibt immer einen Haken, wenn etwas auf den ersten Blick so positiv, wunderbar und problemlos erscheint. Bis hierhin ist die ganze Sache ohne die weltlichen Mächte und Behörden gelaufen. Das Internet, ein relativ freies Spielfeld für jeglichen Datenaustausch. Als das Internet populär wurde, witterten die staatlichen Organe Gefahr. Einen Brief im Umschlag oder ein Telefonat können die Sicherheitsbehörden bei Bedarf oder dringendem Verdacht jederzeit öffnen bzw. abhören. Man benötigt lediglich eine richterliche Erlaubnis und geht dann zu Werke. Technisch gibt es da keine Probleme. Die Verschlüsselungstechnik von Pretty Good Privacy hingegen ist so sicher, dass bisher niemand sie zu knacken vermochte. Das bedeutet selbstverständlich auch für die Sicherheitsbehörden, dass die verschlüsselte E-Mail für sie nicht zu öffnen ist. Nachdem man das verstanden hatte, ging ein Aufschrei des Entsetzens durch die Geheimdienste und Politikereien. Nichts gegen das Briefgeheimnis steht ja im Grundgesetz, aber so ganz und gar geheim sollte es dann auch nun wieder nicht sein. Jetzt, so das erste Gegenargument, können Kriminelle jeder Couleur ungehindert kommunizieren. Die Behörden haben keinerlei Eingriffsmöglichkeiten mehr, dem internationalen Verbrechen sind Tür und Tor geöffnet. Kai Predl, der Internet-Experte und sogenannte Webmaster, erklärt diesen Zustand. Das Internet ist im Allgemeinen dezentral organisiert. Es gibt also keinen Hauptcomputer, der in einem bestimmten Land steht, sondern es gibt viele tausende Computer, die selbstverständlich überall auf der Welt verstreut stehen. Aus dem Grunde greifen auch verschiedene Rechtsgrundlagen. Ein spontanes Beispiel: Rechtsradikalismus. Ich kann also von Deutschland aus über das Internet im Ausland diese Informationen publizieren und auch diese Informationen bekommen, ohne dass es in Deutschland illegal ist. In den USA war man von offizieller Seite auf die edle Tat von Phil Zimmermann, besser gesagt auf sein Kryptographieprogramm, sehr sauer. Wurde doch der lebhaften Diskussion um die Einführung eines behördlich kontrollierbaren Verschlüsselungssystems ein jähes Ende bereitet. Seine Idee lag mittlerweile auch als Programm zur privaten Verschlüsselung von Telefongesprächen vor, ebenfalls über das Internet. Phil Zimmermann wurde vor dem obersten Gerichtshof der USA angeklagt, wegen Verstoßes gegen das Exportverbot für Waffen. Kryptographieprogramme gelten in den Vereinigten Staaten als Kriegsgut und eine Zeit lang sah es nicht gut aus für den freigebigen Kryptologen. Die Internetgemeinde aber stand geschlossen hinter ihm und 1994, nach 2 Jahren der Verhöre und Schikanen, beendet Bill Clinton, Präsident der USA, persönlich den Fall. Zimmermann habe, so die offizielle Version, das Programm nicht exportiert. Er hatte es auf einem Computer innerhalb der Grenzen der USA abgelegt. Von dort war das Programm dann heruntergeladen worden, von anderen Leuten, von irgendwo auf der Welt. Und das entsprach auch genau den Tatsachen. Zimmermann selbst hatte also sein Verschlüsselungsprogramm nicht exportiert. Millionen Internetbenutzer aus aller Welt importierten es zu sich auf den Computer. Im Allgemeinen gilt im Internet, ich kann überall Dokumente, Dateien uploaden und downloaden. Downloaden ist auf meinen Computer übertragen oder uploaden auf einen anderen Computer übertragen. Angenommen, eine Software oder eine Datei ist in meinem Land illegal, kann ich es aber in ein anderes Land verschicken, dort auf einem Server, auf einem Computer haben, wo sich andere Leute das problemlos runterladen können. Und ich habe keine illegale Tat getan, denn diese Informationen befinden sich nicht in meinem Land. Und insofern bin ich da fein raus. Das Internet kennt keine Landesgrenzen und also können hier die Gesetze einzelner Länder nicht gelten und wirken. So ist das in diesem neuen Medium. Europa hat den Fall Zimmermann aufmerksam beobachtet und versucht, seinen Teil daraus zu lernen. Denn der Wunsch nach Kontrolle ist den Behörden und Politikern bei all dem keineswegs vergangen. Frankreich hat seinen Bürgern die private Nutzung von Kryptographieprogrammen verboten. Die Politiker in unserem Land debattieren 1997 noch darüber, wollen es letztendlich aber ähnlich wie Frankreich handhaben. Die Verschlüsselung einer E-Mail wäre dann eine Straftat. Wir reden hier über die Wahrung des Briefgeheimnisses. Nach den neuen Grundgesetzentwürfen gäbe es im Internet kein Briefgeheimnis. Das kann und darf nicht sein, dachten findige Programmierer und erfanden ein Gegenmittel, die Steganographie, was so viel wie geheimes Schreiben bedeutet. Noch einmal der Internet-Experte. Bei der Steganographie handelt es sich um das Verstecken von Texten in Bildern und Tönen. Das muss man sich so vorstellen, dass ein Bild im Grunde genommen nur aus einer langen Zeichenkette besteht. Und wenn man jetzt geschickt an gewissen Punkten in dieser Zeichenkette Textzeichen, die also zu einem sinnvollen Text dann zusammenschließbar sind, unterbringt, so verstecke ich eine Nachricht in diesem Bild, kann es dann versenden und habe eben den Vorteil, dass es nicht in Anführungszeichen illegal versandt wurde. Ich habe es auch nicht encrypted, sondern einfach nur versteckt. Und das ist eben nicht illegal in einigen Ländern. Die Internetgemeinde ist erfinderisch und wendig. Sie reagiert sofort auf die politischen Versuche der Einschränkung. Der Internetgemeinde ist nämlich nicht so fern wie Zensur. Das oberste Gebot im Netz ist der freie Fluss von Informationen. Jeder darf alles wissen, jeder darf alles sagen. Keine Technik und keine Macht der Welt soll hier Einfluss nehmen. Versucht man es doch, werden sofort Gegenmaßnahmen ergriffen, meist in Form neuer Programme, die in Windeseile auf der ganzen Welt kostenlos verteilt werden. Wie diese Steganographie-Programme zum Beispiel. Ob in diesen Tönen, die von der Gruppe The Future Sounds of London stammen, eine Nachricht ist oder nicht, kann niemand heraushören. Diese kleine beruhigende Melodie könnte als Anhang an eine E-Mail geheftet brisante Inhalte aller Art transportieren. Den Netizens, wie die Bewohner des Internet auch genannt werden, macht das Rennen um die technische Vorherrschaft in ihrem Medium Internet neben der ständigen ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Thema auch eine Menge Spaß, den Politikern weniger. Der Kampf ums Briefgeheimnis und die Zensur ist keineswegs zu Ende. Im Netz ist immer was los. Die Suche nach der Wahrung des Briefgeheimnisses wird auch im Internet weitergehen. Und auch die Suche danach, bestimmte Botschaften zu entschlüsseln.